Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Jena, den 18. Februar 93. Ich sehe aus deinem Briefe, den ich eben erhalte, dass ich eigentlich nur Missverständnisse, keine eigentlichen Zweifel gegen meine Erklärung der Schönheit bei dir zu heben habe, und die bloße Fortsetzung meiner Theorie wird uns darüber wahrscheinlich in Einverständnis bringen. Vorläufig bemerke ich nur, erstens, dass mein Prinzip der Schönheit bis jetzt freilich nur subjektiv ist, weil ich bisher ja nur aus der Vernunft selbst heraus argumentierte und mich auf die Objekte noch gar nicht einließ. Aber es ist nicht mehr subjektiv als alles, was aus der Vernunft a priori abgeleitet wird, dass in den Objekten selbst etwas angetroffen werden muss, was die Anwendung dieses Prinzips darauf möglich macht, versteht sich von selbst, sowie auch dies, das mir obliegt, es anzugeben. Aber dass dieses Etwas, nämlich das durch sich selbst bestimmt sein in den Dingen, von der Vernunft bemerkt und zwar beifällig bemerkt wird, dieses kann der Natur der Sache nach nur aus dem Wesen der Vernunft und insofern also nur subjektiv dargetan werden. Ich hoffe aber, hinreichend zu beweisen, dass die Schönheit eine objektive Eigenschaft ist. Zweitens muss ich anmerken, dass ich einen Begriff von der Schönheit zu geben und durch den Begriff der Schönheit gerührt zu werden für zwei ganz verschiedene Dinge halte. Dass ich einen Begriff von der Schönheit geben lasse, kann mir gar nicht einfallen zu leugnen, weil ich selbst einen davon gebe. Aber das leugne ich mit Kant, dass die Schönheit durch diesen Begriff gefalle. Durch einen Begriff gefallen setzt die Präexistenz des Begriffs vor dem Gefühl der Lust im Gemüte voraus, wie bei der Vollkommenheit, Wahrheit, Moralität immer der Fall ist, obgleich bei diesen drei Objekten nicht mit gleich deutlichem Bewusstsein, aber dass unserer Lust an der Schönheit kein solcher Begriff präexistiere, erhält unter anderem schon daraus, weil wir ihn jetzt noch immer suchen. Drittens, sagst du, dass die Schönheit nicht aus der Sittlichkeit, sondern beide aus einem gemeinschaftlichen höheren Prinzip zu deduzieren seien. Diesen Einwurf habe ich nach meinen neulichen Prämissen gar nicht mehr erwartet, denn ich bin so weit entfernt, die Schönheit von der Sittlichkeit abzuleiten, dass ich sie vielmehr damit beinahe unverträglich halte. Sittlichkeit ist Bestimmung durch reine Vernunft. Schönheit als eine Eigenschaft der Erscheinungen ist Bestimmung durch reine Natur. Bestimmung durch Vernunft an einer Erscheinung wahrgenommen ist vielmehr Aufhebung der Schönheit, denn die Vernunftbestimmung ist an einem Produkt, das erscheint, wahre Heteronomie. Das höhere Prinzip, das du verlangst, ist gefunden und unwidersprechlich dargetan. Auch begreift es, wie du von demselben forderst, Schönheit und Sittlichkeit unter sich. Dieses Prinzip ist kein anderes als Existenz aus bloßer Form. Ich kann mich jetzt bei der Erörterung desselben nicht aufhalten, die ohnehin aus dem Verfolg meiner Theorie reichlich erhellen wird. Nur das merke ich noch an, dass du dich durchaus von allen Nebenideen, womit die bisherigen mächtigen Religionärs in der Moralphilosophie oder die armen Stümper, die in die kantsche Philosophie hineinfuschten, den Begriff der Sittlichkeit entstellten, losreißen musst. Denn alsdann wirst du völlig überzeugt werden, dass alle deine Ideen, so wie ich sie aus deinen bisherigen Äußerungen ahnen kann, mit dem kantschen Grund der Moral in einer größeren Übereinstimmung stehen, als du jetzt selbst vielleicht nicht ahnest. Es ist gewiss von einem sterblichen Menschen kein größeres Wort noch gesprochen worden als dieses Kantsche, was zugleich der Inhalt seiner ganzen Philosophie ist. Bestimme dich aus dir selbst, so wie das in der theoretischen Philosophie. Die Natur steht unter dem Verstandesgesetze. Diese große Idee der Selbstbestimmung strahlt uns aus gewissen Erscheinungen der Natur zurück, und diese nennen wir Schönheit. Indessen verlasse ich mich auf meine gute Sache und fahre deswegen in der angefangenen Entwicklung fort, von der ich wünsche, dass du sie nur mit halb so viel Interesse anhören mögest, als es mir macht, mich darüber gegen dich zu expektorieren. Es gibt also eine solche Ansicht der Natur oder der Erscheinungen, wo wir von ihnen nichts weiter als Freiheit verlangen, wo wir bloß darauf sehen, ob sie das, was sie sind, durch sich selbst sind. Eine solche Art der Beurteilung ist bloß wichtig und möglich durch die praktische Vernunft, weil der Freiheitsbegriff sich in der theoretischen gar nicht findet und nur bei der praktischen Vernunft Autonomie über alles geht. Die praktische Vernunft auf freie Handlungen angewendet, verlangt, dass die Handlung bloß um der Handlungsweise, Form, Willen geschehe und dass weder Stoff noch Zweck, der immer auch Stoff ist, darauf Einfluss gehabt habe. Zeigt sich nun ein Objekt in der Sinnenwelt bloß durch sich selbst bestimmt, stellt es sich den Sinnen so dar, dass man an ihm keinen Einfluss des Stoffes oder eines Zweckes bemerkt, so wird es als ein Analogon der reinen Willensbestimmung, ja nicht als Produkt einer Willensbestimmung, beurteilt. Weil nun ein Wille, der sich nach bloßer Form bestimmen kann, frei heißt, so ist diejenige Form in der Sinnenwelt, die bloß durch sich selbst bestimmt erscheint, eine Darstellung der Freiheit. Denn dargestellt heißt eine Idee, die mit einer Anschauung so verbunden wird, dass beide eine Erkenntnisregel miteinander teilen. Die Freiheit in der Erscheinung ist also nichts anderes als die Selbstbestimmung an einem Dinge, insofern sie sich in der Anschauung offenbart. Man setzt ihr jede Bestimmung von außen entgegen, ebenso wie man einer moralischen Handlungsart jede Bestimmung durch materielle Gründe entgegensetzt. Ein Objekt erscheint aber gleich wenig frei, es mag nun seine Form entweder von einer physischen Gewalt oder von einem verständigen Zwecke erhalten haben. Sobald man den Bestimmungsgrund seiner Form in einem von diesen beiden entdeckt, denn alsdann liegt ja derselbe nicht in ihm, sondern außer ihm, und es ist ebenso wenig schön, als eine Handlung aus Zwecken eine moralische ist. Wenn das Geschmacksurteil völlig rein ist, so muss ganz und gar davon abstrahiert werden, was für einen theoretischen oder praktischen wert das schöne Objekt für sich selbst habe, aus welchem Stoff es gebildet und zu welchem Zweck es vorhanden sei. Mag es sein, was es will, sobald wir es ästhetisch beurteilen, so wollen wir bloß wissen, ob es das, was es ist, durch sich selbst sei. Wir fragen so wenig nach einer logischen Beschaffenheit desselben, dass wir ihm vielmehr die Unabhängigkeit von Zwecken und Regeln zum höchsten Vorzug anrechnen. Nicht zwar, als ob Zweckmäßigkeit und Regelmäßigkeit an sich mit der Schönheit unverträglich wären. Jedes schöne Produkt muss sich vielmehr Regeln unterwerfen, sondern darum, weil der bemerkte Einfluss eines Zwecks und einer Regel sich als Zwang ankündigt und Heteronomie für das Objekt bei sich führt. Das schöne Produkt darf und muss sogar regelmäßig sein, aber es muss regelfrei erscheinen. Nun ist aber kein Gegenstand in der Natur und noch viel weniger in der Kunst Zweck und regelfrei, keiner durch sich selbst bestimmt, sobald wir über ihn nachdenken. Jeder ist durch einen andern da, jeder um eines andern willen da, keiner hat Autonomie. Das einzige existierende Ding, das sich selbst bestimmt und um seiner selbst willen ist, muss man außerhalb der Erscheinungen in der intelligiblen Welt aufsuchen. Schönheit aber wohnt nur im Feld der Erscheinungen, und es ist also gar keine Hoffnung da, vermittelst der bloßen theoretischen Vernunft und auf dem Wege des Nachdenkens auf eine Freiheit in der Sinnenwelt zu stoßen. Aber alles wird anders, wenn man die theoretische Untersuchung hinweglässt und die Objekte bloß nimmt, wie sie erscheinen. Eine Regel, ein Zweck kann nie erscheinen, denn es sind Begriffe und keine Anschauungen. Der Realgrund der Möglichkeit eines Objekts fällt also nie in die Sinne, und er ist so gut als gar nicht vorhanden, sobald der Verstand nicht zur Aufsuchung desselben veranlasst wird. Es kommt also hier lediglich auf das völlige Abstrahieren von einem Bestimmungsgrunde an, um ein Objekt in der Erscheinung als frei zu beurteilen, denn das nicht von außen bestimmt sein ist eine negative Vorstellung des durch sich selbst bestimmt Seins, und zwar die einzig mögliche Vorstellung desselben, weil man die Freiheit nur denken und nie erkennen kann, und selbst der Moralphilosoph muss sich mit dieser negativen Vorstellung der Freiheit behelfen. Eine Form erscheint also frei, sobald wir den Grund derselben weder außer ihr finden, noch außer ihr zu suchen veranlasst werden. Denn wurde der Verstand veranlasst, nach dem Grunde derselben zu fragen, so würde er diesen Grund notwendig außer dem Dinge finden müssen, weil es entweder durch einen Begriff oder durch einen Zufall bestimmt sein muss, beides aber sich gegen das Objekt als Heteronomie verhält. Man wird also Folgendes als einen Grundsatz aufstellen können, dass ein Objekt sich in der Anschauung als frei darstellt, wenn die Form desselben den reflektierenden Verstand nicht zur Aufsuchung eines Grundes nötigt. Schön also heißt eine Form, die sich selbst erklärt. Sich selbst erklären heißt aber, aber hier sich ohne Hilfe eines Begriffs erklären. Ein Triangel erklärt sich selbst, aber nur vermittelst eines Begriffes. Eine Schlangenlinie erklärt sich selbst ohne das Medium eines Begriffs. Schön, kann man also sagen, ist eine Form, die keine Erklärung fordert, oder auch eine solche, die sich ohne Begriff erklärt. Ich denke, einige deiner Zweifel sollen sich jetzt schon anfangen zu verlieren, wenigstens siehst du, dass das subjektive Prinzip doch ins Objektive hinübergeführt werden kann. Kommen wir aber erst in das Feld der Erfahrungen, so wird dir ein ganz anderes Licht darüber aufgehen und du wirst die Autonomie des Sinnlichen erst alsdann recht begreifen. Aber weiter. Jede Form also, die wir nur unter Voraussetzung eines Begriffs möglich finden, zeigt Heteronomie in der Erscheinung, denn jeder Begriff ist etwas Äußeres gegen das Objekt. Eine solche Form ist jede strenge Regelmäßigkeit, worunter die mathematische oben ansteht, weil sie uns den Begriff aufdringt, aus dem sie entstanden ist. Eine solche Form ist jede strenge Zweckmäßigkeit, besonders die des Nützlichen, weil dies immer auf etwas anderes bezogen wird, weil sie uns die Bestimmung und den Gebrauch des Objekts in Erinnerung bringt, wodurch notwendigerweise die Autonomie in der Erscheinung zerstört wird. Gesetzt nun, wir führen mit einem Objekt eine moralische Absicht aus, so wird die Form dieses Objekts durch eine Idee der praktischen Vernunft, also nicht durch sich selbst bestimmt sein, also Heteronomie erleiden. Daher kommt es, dass die moralische Zweckmäßigkeit eines Kunstwerks oder auch einer Handlungsart zur Schönheit derselben so wenig beiträgt, dass jene vielmehr sehr verborgen werden und aus der Natur des Dinges völlig frei und zwanglos hervorzugehen den Anschein haben muss, wenn diese, die Schönheit, nicht darüber verloren gehen soll. Ein Dichter würde sich also vergebens mit der moralischen Absicht seines Werks entschuldigen, wenn sein Gedicht ohne Schönheit wäre. Das Schöne wird zwar jederzeit auf die praktische Vernunft bezogen, weil Freiheit kein Begriff der theoretischen sein kann, aber bloß der Form, nicht der Materie nach. Ein moralischer Zweck gehört aber zur Materie oder zum Inhalt und nicht zur bloßen Form. Um diesen Unterschied, an dem du gestrauchelt zu haben scheinst, noch mehr ins Licht zu setzen, füge ich noch Folgendes hinzu. Praktische Vernunft verlangt Selbstbestimmung. Selbstbestimmung des Vernünftigen ist reine Vernunftbestimmung, Moralität. Selbstbestimmung des Sinnlichen ist reine Naturbestimmung, Schönheit. Wird die Form des Nicht-Vernünftigen durch Vernunft bestimmt, theoretische oder praktische, das gilt hier gleich viel, so erleidet seine reine Naturbestimmung Zwang, also kann Schönheit nicht statthaben. Es ist alsdann ein Produkt, kein Analogon, eine Wirkung, keine Nachahmung der Vernunft. Denn zur Nachahmung eines Dinges gehört, dass das Nachahmende mit dem Nachgeahmten bloß die Form, nicht den Inhalt, nicht den Stoff gemein haben. Deswegen wird sich ein moralisches Betragen, wenn es nicht zugleich mit Geschmack verbunden ist, in der Erscheinung immer als Heteronomie darstellen, gerade weil es ein Produkt des Willens ist. Denn eben darum, weil Vernunft und Sinnlichkeit einen verschiedenen Willen haben, so wird der Wille der Sinnlichkeit gebrochen, wenn die Vernunft den ihrigen durchsetzt. Nun ist unglücklicherweise der Wille der Sinnlichkeit gerade derjenige, der in die Sinne fällt. Gerade also, wenn die Vernunft ihre Autonomie ausübt, die nie in der Erscheinung vorkommen kann, so wird unser Auge durch eine Heteronomie in der Erscheinung beleidigt. Indessen wird der Begriff der Schönheit doch auch im uneigentlichen Sinn auf das Moralische angewendet, und diese Anwendung ist nichts weniger als leer. Obgleich Schönheit nur an der Erscheinung haftet, so ist moralische Schönheit doch ein Begriff, dem etwas in der Erfahrung korrespondiert. Ich kann dir keinen besseren Beweis für die Wahrheit meiner Schönheitstheorie aufstellen, als wenn ich dir zeige, dass selbst der uneigentliche Gebrauch dieses Wortes nur in solchen Fällen stattfindet, wo sich Freiheit in der Erscheinung zeigt. Ich will deswegen meinem ersten Plan zuwider in den empirischen Teil meiner Theorie vorausspringen und dir zur Erholung eine Geschichte erzählen. Ein Mensch ist unter Räuber gefallen, die ihn nackend ausgezogen und bei einer strengen Kälte auf die Straße geworfen haben. Ein Reisender kommt an ihm vorbei, dem klagt er seinen Zustand und fleht ihn um Hilfe. »Ich leide mit dir«, ruft dieser gerührt aus, »und gern will ich dir geben, was ich habe, nur fordere keine andern Dienste, denn dein Anblick greift mich an. Dort kommen Menschen, gib ihnen diese Geldbörse, und sie werden dir Hilfe schaffen.« »Gut gemeint«, sagte der Verwundete, »aber man muss auch das Leiden sehen können, wenn die Menschenpflicht es fordert. Der Griff in deinen Beutel ist nicht halb so viel wert als eine kleine Gewalt über deine weichlichen Sinne.« Was war diese Handlung? Weder nützlich noch moralisch, noch großmütig, noch schön. Sie war bloß passioniert, gutherzig, aus Affekt. Ein zweiter Reisender erscheint, der Verwundete erneuert seine Bitte. Diesem Zweiten ist sein Geld lieb, und doch möchte er gern seine Menschenpflicht erfüllen. »Ich versäume den Gewinn eines Guldens«, sagte er, »wenn ich die Zeit mit dir verliere. Willst du mir so viel, als ich versäume, von deinem Gelde geben, so lade ich dich auf meine Schultern und bringe dich in einem Kloster unter, das nur eine Stunde von hier entfernt liegt.« Eine kluge Auskunft, versetzt der andere, aber man muss bekennen, dass deine Dienstfertigkeit dir nicht hoch zu stehen kommt. Ich sehe dort einen Reiter kommen, der mir die Hilfe umsonst leisten wird, die dir nur um einen gulden Pfeil ist. Was war nun diese Handlung? Weder gutherzig, noch pflichtmäßig, noch großmütig, noch schön. Sie war bloß nützlich. Der dritte Reisende steht bei dem Verwundeten still und lässt sich die Erzählung seines Unglücks wiederholen. Nachdenkend und mit sich selbst kämpfend steht er da, nachdem der andere ausgeredet hat. Es wird mir schwer werden, sagt er endlich, mich von dem Mantel zu trennen, der meinem kranken Körper der einzige Schutz ist, und dir mein Pferd zu überlassen, da meine Kräfte erschöpft sind. Aber die Pflicht gebietet mir, dir zu dienen. Besteige also mein Pferd und hülle dich in meinen Mantel, so will ich dich hinführen, wo dir geholfen werden kann. Dank dir, braver Mann, für deine redliche Meinung, erwidert jener, aber du sollst, da du selbst bedürftig bist, um meinetwillen kein Ungemach leiden. Dort sehe ich zwei starke Männer kommen, die mir den Dienst werden leisten können, der dir sauer wird. Diese Handlung war rein, aber auch nicht mehr als moralisch, weil sie gegen das Interesse der Sinne aus Achtung fürs Gesetz unternommen wurde. Jetzt nähern sich die zwei Männer dem Verwundeten und fangen an, ihn um sein Unglück zu befragen. Kaum eröffnet er den Mund, so rufen beide mit Erstaunen: Er ist's, er ist der Nämliche, den wir suchen. Jener erkennt sie und erschrickt. Es entdeckt sich, dass beide ihren abgesagten Feind und den Urheber ihres Unglücks in ihm erkennen und dem sie nachgereist sind, um eine blutige Rache an ihm zu nehmen. Befriedigt jetzt euren Hass und eure Rache, fängt jener an, der Tod und nicht die Hilfe ist es, was ich von euch erwarten kann. Nein, erwidert einer von ihnen, damit du siehst, wer wir sind und wer du bist, so nimm diese Kleider und bedecke dich. Wir wollen dich zwischen uns in die Mitte nehmen und dich hinbringen, wo dir geholfen werden kann. Großmütiger Feind, ruft der Verwundete voll Rührung, du beschämst mich, du entwaffnest meinen Hass. Komm jetzt, umarme mich und mache deine Wohltat vollkommen durch eine herzliche Vergebung. Mäßige dich, Freund, erwidert der andere frostig, nicht weil ich dir verzeihe, will ich dir helfen, sondern weil du elend bist. So nimm auch deine Kleidung zurück, ruft der Unglückliche, indem er sie von sich wirft, werde aus mir, was da will, eher will ich elendiglich umkommen, als einem stolzen Feinde meine Rettung verdanken. Indem er aufsteht und den Versuch macht, sich wegzubegeben, nähert sich ein fünfter Wanderer, der eine schwere Last auf dem Rücken trägt. Ich bin so oft getäuscht worden, denkt der Verwundete, und der sieht mir nicht so aus wie einer, der mir helfen wollte. Ich will ihn vorübergehen lassen. Sobald der Wanderer ihn ansichtig wird, legt er seine Bürde nieder. Ich sehe, fängt er aus eigenem Antriebe an, dass du verwundet bist und deine Kräfte dich verlassen. Das nächste Dorf ist noch fern und du wirst dich verbluten, ehe du davor anlangst. Steige auf meinen Rücken, so will ich mich frisch aufmachen und dich hinbringen. Aber was wird aus deinem Bündel werden, das du hier auf freier Landstraße liegen lassen musst? Das weiß ich nicht, und das bekümmert mich auch nicht, sagt der Lastträger. Ich weiß aber, dass du Hilfe brauchst und dass ich schuldig bin, sie dir zu geben. Herzliche Grüße von uns allen. Besinne dich unterdessen, warum die Handlung des Lastträgers schön ist. Dein S.